Dramatic, drei ganz nette, nette Punker. Ich komme hier zu Johnny immer im Studio, ins Studio, höre immer, dass Punker zu Besuch sind und wundere mich dann, dass die so nett sind. Kinder, wie die Zeit vergeht, wie im Fluch und ich meine, was ich da sage. Guten Abend, es ist 10:02. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Man könnte diesen Wahnsinn ironisch mittels der Geschichte dieses Menschen verdeutlichen, der im Regen spazieren geht und dabei seinen Schirm unterm Arm lässt. Wenn man ihn fragt, warum er ihn nicht aufspanne, antwortet er, ich möchte mich nicht am Ende meiner Möglichkeiten fühlen. Die erste Band, die da am Anfang gesprochen hat, die hieß Jean Baudrillard, von einer CD, die der Merve Verlag herausgegeben hat und die ich vielleicht in der nächsten Sendung noch ein bisschen häufiger und intensiver spielen will, weil ich eigentlich den Ehrgeiz hätte. Die ist 30 Minuten lang, kostet 58 Mark, das ist ein Schweinepreis und ich denke, wenn ich sie vorstelle und wenn ich darauf hinweise, dann sollen die Kollegen wenigstens drei herausrücken, die man verlosen kann. Da fällt mir gerade ein, dass ich neulich irgendwie Danilov verlost habe und ich habe mich jetzt, hatte da die Frage gestellt, wie denn der letzte von mir nie gelesene Satz der Ingeborg-Bachmann-Erzählung das 30. Jahr lautet. Richtig, er lautet, also ich entnehme das nur der Übereinstimmung der Zuschriften. Ich selber habe die Erzählung immer noch nicht bis zu Ende gelesen und ich werde es auch nie machen. Er lautet, ich sage dir, steh auf und geh, es ist dir kein Knochen gebrochen. Gewonnen haben eine Danilov-CD, ich hoffe, dass die Menschen auch da waren. Einmal gleich so ein Doppelpack-Paar, Uwe Stümke und Nathalie Rottka. Das ist ganz praktisch, man macht zwei Menschen glücklich mit einer CD. Und gewonnen hat ebenfalls Silvia Knossalla und gewonnen hat Jens Anton Jarisch. Die können dann auf die Post warten. Den Kollegen Uwe Stümke und Nathalie Rottka, denen es jetzt auch nochmal als Tribut diese CD zugeht, weil sie die Busch-CD nicht erhalten haben. Den kann ich nur versichern, es lag an der Post. Ich habe sie ganz brav abgegeben, habe ganz brav die Adresse dazugelegt. Die ist offensichtlich nicht bei euch angekommen. Ich werde mir vielleicht nochmal Mühe geben, noch eine Ernst-Busch-CD zu besorgen. Damit habe ich meiner Pflichten ledig. Heiße euch herzlich willkommen beim Sprechfunk. Lasse nochmal, noch sind die Leitungen leer, die Telefonnummer durchlaufen für all die, die es nicht wissen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. So. Dann würde ich vielleicht noch erklären, dass der Sprechfunk eine Sendung ist, in der man hin und her telefoniert, die einen Moderator hat, der versucht, diese Telefonate zu koordinieren. Einen Moderator, da gibt es ja unterschiedliche Moderatoren. Es gibt ja Moderatoren, die gehen rein wie der Klon, die Mutti ist gestorben und sie sagen, the show must go on. Ich bin die andere Sorte von Moderator. Ich habe heute extrem schlechte Laune, keine Lust und es kotzt mich sowieso alles an. Das heißt, ihr müsst euch heute, wenn es denn eine schöne Sendung werden soll, müsst ihr euch besonders viel Mühe geben. Darum würde ich euch doch recht herzlich bitten, denn es kann nicht allein mir überlassen sein, ob eine Sendung schön wird oder nicht. Und es muss mir auch gestattet sein, scheiß Laune zu haben. So, jetzt habe ich viel erklärt. Was wollte ich noch sagen? Wichtig ist mir noch, dass diese Sendung auch in der Tradition alter, uralter Radiosendung steht. Wenngleich Talk Radio so angesagt scheint, ist meine eigentliche Quelle. Insbesondere auch, was das heutige Thema betrifft, das ich aber erst nachher verraten werde. Ist meine alte Quelle, aus der sich diese Sendung auch speist, insbesondere der Suchruf des Deutschen Roten Kreuzes. Wir kommen jetzt nochmal zu einem eher retrospektiven Moment, was die Musik betrifft und was das Wort betrifft. Was die Musik betrifft, den Rahmen des halbautomatischen Anrufbeantworters der letzten Sendung bildet heute Gitte mit einem ersten Song, der eher selbstkritisch gemeint ist. Dann kommt der halbautomatische Anrufbeantworter und dann ein Song, der sich dann auf das folgende Musikprogramm, das zu erläutern, ich nachher mich anschicken werde, bezieht. Wir hören jetzt, ich werde auch das nochmal erklären, es gibt hier auch einen halbautomatischen, warum, ich weiß ja nicht, warum ich heute so gestellst rede, es gibt heute auch einen wieder einen halbautomatischen Anrufbeantworter. Ein junger Mann, der mir durch die Sendung seit knapp 3 Jahren folgt und den zu sehen, ich Woche für Woche, das soll keine Kritik sein, Woche für Woche, das Vergnügen habe. Der ist unter einer separaten Telefonnummer zu erreichen, die er mir aber nur von Fall zu Fall verrät. Er hat sie mir bis jetzt noch nicht verraten. Ich werde sie euch dann verraten, wenn die Nummer raus ist. Und da kann man anrufen, wenn man auf dieser Telefonnummer hier... Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Wenn man mich unter dieser Telefonnummer nicht erreicht, dann kann man sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden und wie bei einem vollautomatischen Anrufbeantworter einen kurzen Text, der sich aufs Thema bzw. auf die Aufgabenstellung bezieht, aufs Band sprechen. Das Halbautomatische daran ist, dass das Band nicht ungekürzt abgehört wird, sondern der Halbautomat, der entsprechende Halbautomat, den zu sehen, ich Woche für Woche, ohne dass ich jetzt hier Werbung für eine Wochenzeitschrift machen will, das Vergnügen habe, der schneidet das dann also zusammen in einer zensierten, dramaturgisch gestrafften, hochspannenden und oft auch teilweise ein bisschen lustigen Fassung. Und das werden wir uns jetzt gleich anhören bezüglich der letzten Woche. Hier aber erstmal Gitte, dann der halbautomatische Anrufbeantworter und dann noch einmal Gitte. Ich wollte noch mal ergänzen, ein selbstkritisches Lied. Doch kein Mann sein. Kinderins, muss ich an der Stelle doch noch sagen, glaubt den neuen Punkern nicht. Draußen stehen Johnny und zwei Germ Attacks und ein Germ attacköser Manager nahezu paarweise und wiegen sich im Takt von Gitter. Glaubt den Punkern nicht. Hier kommt der halbautomatische Anrufbeantworter. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai und ich wollte sagen, dass ich glaube, dass solange es halbautomatische Anrufbeantworter geben wird, es zu keinem totalen Aufstand der Technik kommen wird. Telefon. Allerseits, hier ist der Sir Henry. Ich habe ein ganz großes Problem. Mein Autokassettenradio frisst Kassetten. Ja, hallo, hier ist Helga. Ich habe auch Probleme mit der Technik. Und zwar hat sich bei mir das Radio verselbstständigt. Wenn die Mikrowelle angeht und das Radio steht oben drauf, dann geht es alleine an. Wir haben noch nicht rausbekommen, wie das zusammenhängt. Das ist ein Radio, das man auch zum Wecken einstellen kann, so ein Weckradio. Und das ist eine einheitliche Steckverbindung. Das macht mir Angst. Ja, guten Abend, hier ist Joe. Ich bin der von der letzten Sendung mit dem Frühstück und der Kinoausstellung. Und ganz kurz zum Thema, die Technik würde den Menschen besiegen, genau in dem Zeitpunkt, wenn Garry Kasparov nicht mehr gegen den Schachcomputer gewinnt, sondern wenn der Schachcomputer anfängt, ihn regelmäßig zu besiegen. Meine Alarmanlage gegenüber, die ist furchtbar schrecklich, die geht andauernd immer an. Das ist natürlich nicht meine, aber die ist genau im Haus gegenüber. Und es ist ganz schlimm, weil ich kann nie schlafen, weil die mitten in der Nacht angeht, ohne dass was ist. Und manchmal geht die tagelang nicht mehr aus. Das kann sich eines Tages folgenschwer auswirken. Mit beklemmender Logik zeichnet der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt mögliche Verläufe eines gestörten Verhältnisses Naturforschung-Technik-Gesellschaft in seiner schwarzen Komödie Die Physiker. Hallo Kuttner, ich wollte dir für dein super Gespräch mit dem Menschen danken, der eigentlich zur Telekom wollte. Ich habe ja lange nicht mehr so gelacht. Hi Kuttner, hier ist Bastian. Ich war mit meinem Kumpel Gibi vor fast 2 Jahren in dem Sommer in Balaton. Und da haben wir beim Spaziergang mit einem bloßen Vorbeigehen 3 aufeinanderfolgende Straßenlaternen zum Erlöschen gekriegt. Wie wir das gemacht haben, wissen wir zwar selber nicht. Und du hast vergessen, die Frau mit dem Auto, die da, bei der das Auto nicht mehr aussieht, zu fragen, wie sie denn das Auto nun auskriegt. Fest in Butter, Schlacht um Grönland. Raum 2 von Ophelia zerstört. Leere Rüstung, Beil im Helm. Der Ofen bleibt im friedlosen Oktober. Ja, jetzt ist Walsruher Erzwerke und ich warte auf den Tag, wo der halbautomatische Anrufbeantworter mal vollautomatisch die ganze Kuttner-Sendung übernimmt. Guten Abend, hier ist der Carlos und ich habe noch ein schönes literarisches Beispiel für die Herrschaft der Technik gefunden. Und zwar aus dem Buch Moor und die Raben von London. Habt ihr oft Nachtschicht? Regelmäßig, antwortete Joe sofort. Und weil jetzt Konjunktur ist, wie sie sagen, müssen wir auch von Samstag zu Sonntag da bleiben. Es ist nur wegen der Maschinen, sagt unser Aufseher. Wir erlauben es nicht anders, können nicht zu lange stillstehen. Hier ist Manfred Schäfer, Kirchweg 39, 14129 Berlin. Und ich wollte nur mal um die Zusendung eines ausreichend freigemachten und frankierten Umschlag mit einem Autogramm, Foto signiert, von Jürgen Kuttner bitten. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, hallo, ich wollte bloß sagen, ich finde es sehr schön, dass der halbautomatische Anrufbeantworter zur Hälfte aus einem Menschen besteht. Und wenn alle Anrufbeantworter so funktionieren würden, würde es mir viel leichter fallen, da mal öfter anzurufen. Meine Gute, wenn du das wüsstest, dass es ausgesprochen die ungünstige Hälfte, ausgesprochenerweise die ungünstige Hälfte ist, die aus der die den Menschen beim halbautomatischen Anrufbeantworter ausmacht, dann würdest auch du dich nach einem vollautomatischen Anrufbeantworter sehnen. Wenn du musikalisch bist, dann mach für mich Musik. Wenn du musikalisch bist, dann hast du bei mir Glück. Ach Kinder, das geht eigentlich noch viel, viel besser, fällt mir auf. Ich habe da einen Fehler, quasi einen Fehler gemacht. Oder aber andererseits, ich kann den ja immer wieder korrigieren. Andere dürfen das ja nicht, aber hier passt ja keiner auf. Hier kann man ja Quatsch machen. Fangen wir an mit einem Kommentar und dann mit, geht er einverstanden? Die Menschen haben die Angewohnheit, ständig in Situationen Musik zu machen, wo Musik nicht zu suchen hat. So spielt man Walzer, Opernfantasien und ähnliche Sachen, die für einen anderen Zweck geschrieben wurden. Wenn du musikalisch bist, dann mach für mich Musik. Wenn du musikalisch bist, dann hast du bei mir Glück. Wer nicht musikalisch ist, der kommt bei mir nicht an. Wer nicht musikalisch ist, der ist für mich kein Mann. Ein bisschen Wieder so ein Song, bei dem man sich allzu schnell angesprochen fühlt. Ach Gitte, ob du mich meinst? Ach Gitte, ob du es denn überhaupt ernst meinst? So, ich habe ja nicht aus Versehen vorhin den Suchdienst des Roten Kreuzes erwähnt, eine Sendung, die ich mit wachsender Begeisterung gehört habe, als ich noch klein war. Klein bin ich noch immer, den Suchdienst des Roten Kreuzes gibt es leider nimmer. Ja, ein bisschen nachwirken lassen, das war ein Reim quasi aus dem Stegreif. Darum dachte ich mir, wenn schon so Sendungen aussterben, dann ist es vielleicht doch meine Verantwortung, sowas wenigstens ansatzweise zu konservieren. Und darum dachte ich, werden wir heute mal diesen Gedanken des Suchdienstes des Roten Kreuzes weiterführen und eine Sendung machen, die unter der Überschrift Vermisstenanzeigen steht. Also anzurufen hat heute Sinn, wenn man irgendetwas vermisst, wahrscheinlich eher nicht mit der Absicht, es wiederzufinden, sondern eine der ganz großen demokratischen Errungenschaften der jüdischen Religion ist ja die Klagemauer. Und auch in dieser Sendung steht diese Tradition, lasst mich eure Klagemauer sein. Also nicht mit der Absicht, ich sage jetzt, was mir fehlt und morgen kriege ich es unter einem Stichwort oder unter einer Codenummer per Post zugeschickt, sondern es fehlt euch was, was nie wiederzuholen ist oder wahrscheinlich nie wiederzuholen ist oder nur unter extrem günstigen Umständen, die vielleicht von eurem Verhalten selbst abhängen. Wenn euch so eine Sache fehlen. Wenn ihr so eine Sachen vermisst, dann ruft ihr an 74 81 110 in Potsdam. Das war jetzt quasi eher der praktische Aspekt, wäre aber auch so aus so Frühheitsbetrachtungen heraus denkt, das gab's doch irgendwann mal. Meine Oma hat so wunderbar Märchen an meinem Schlafbett vorgelesen. Das wird mit Sicherheit nicht wiederkommen. Der sollte dann hier auch anrufen. Ich versuche also diese Sendung in der Waage zwischen Kleinanzeige und philosophischem Exkurs zu halten, einen Anspruch, der, glaube ich, essentiell mit dieser Sendung und ich möchte an dieser Stelle sagen, verwoben ist. 74 81 110. Jetzt kommt erstmal noch eine längere Musik. Das sind heute alle eher so Baller, Baller, Krach, gitarrenmäßige Musiken. Manchmal braucht man sowas. Ich dachte mir, ich brauche es heute und es wird sicher unter euch auch Leute geben, die sowas möglicherweise brauchen können. Da kommt jetzt erstmal so eine Krach, Baller, Baller Musik. Dann kommen die Nachrichten, die lesen von dem von mir hochgeschätzten Nach-Trevor Wilson. Trevor Wilson ist ja wirklich der größte Nachrichtenleser. Aber gleich nach Trevor Wilson kommt Thomas Prinzler, der dann hier in seiner ihm sehr eigenen, sehr charmanten und aufmerksamkeitsheischenden Art die Nachrichten lesen wird. Vorher aber, wie von mir versprochen, laute Musik, diesmal mit den Melvins. Kinder, macht eure Radiogeräte ganz laut an, lasst donnern, ja? Der Sicherheitsrat ist am Abend zu einer Sondersitzung über die Lage der UN-Soldaten in Bosnien zusammengetreten. Nach Luftangriffen der NATO auf ihre Stellungen in der vergangenen Woche hatten die bosnischen Serben etwa 370 Blauhelme in ihre Gewalt gebracht. Bewegung. In den Tarifverhandlungen für den ostdeutschen Einzelhandel haben die Arbeitgeber am Abend für Ost-Berlin eine stufenweise Angleichung der Einkommen auf das Westniveau bis 1998 angeboten. Die Gewerkschaft verlangt Tarifeinheit bereits ab 1996. Streik. Mit einem 24-stündigen Ausstand protestierten in Frankreich über 32.000 Beschäftigte der Telekom sowie der Gas- und Elektrizitätsbetriebe gegen Arbeitsplatzabbau und die Privatisierung von Staatsbetrieben. Finanzhilfe. Der Deutsche Städtetag hat heute die ostdeutschen Länder aufgefordert, die Aufwendungen westdeutscher Kommunen für den Solidarpakt in voller Höhe an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten. Von den eingezahlten 5,6 Milliarden Mark reichen die ostdeutschen Finanzminister derzeit nur eine Milliarde weiter. Sport. Rückzieher. Boxweltmeister Henry Maske hat heute in Frankfurt-Oder einen Rückkampf mit Graziano Rocchigiani vorerst ausgeschlossen. Verkehr. Haben wir zurzeit keine aktuellen Meldungen. Wetter. Durchzug von Schauern und Gewittern nachts um 15 Grad, morgen um 22 Grad. Abiturienten aller Länder! Hey, nochmal. Abiturienten aller Länder! Vereinigt euch! Verweigert euch! Verallgemeinert euch! Quatsch! Kommt zur ersten allgemeinen Abi-Party. Donnerstag, 8. Juni im Metropol in Berlin. Die erste allgemeine Abi-Party. Präsentiert von Abi-Party. Fritz. Boom. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ungeduldig werden. Die Nummer dauert noch 4 Minuten. Yeah. Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod. Bald wird die Trompete blasen, dann muss ich mein Leben lassen. So, das war nochmal Eddie Konstantin. Das bringt mich gleich auf einen Punkt, der mich vermutlich rasend machen wird. Einer der beliebtesten Radiosprüche oder Radiomachersprüche in Abwandlung einer großartigen Karikatur von Wächter lautet ja, wahrscheinlich hört wieder kein Schwein. Im Grunde kann man ja schon davon ausgehen, dass der Satz an sich wahrscheinlich hört wieder kein Schwein möglicherweise nicht stimmt, aber ich würde ihn dahingehend abwandeln, dass wahrscheinlich hört wieder kein Schwein richtig zu. Ich habe ja in der letzten Sendung immer diesen wunderbaren Spruch von Eddie Konstantin in Französisch abgespielt. Warum hören wir den jetzt nicht? Ich weiß, warum wir den nicht hören. Ich werde es euch aber nicht verraten. Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Ist diese Bellen hinterher nicht wunderbar? So, jetzt will ich, ich habe mir einfach überlegt, da ich ja selber immer auch vom Grundansatz eher doch einen pädagogischen Anspruch habe, was die Sendung betrifft und da zur normalen Zwangs- und Prügelpädagogik, derer auch ich mich gerne befleißigen will, ja, ihr hört, ab und an mal Leistungskontrollen zu machen, würde ich jetzt an dieser Stelle als erstes eine Leistungskontrolle machen. Nur wer diesen Satz... Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Übersetzen kann... Ja, wir wollten Bellen hören. Der hätte jetzt dann eine Chance, hier loszutelefonieren. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, wer bist denn du? Bert. Bert. Genau. Du, hast du jetzt zugehört? Nee. Natürlich. Ja? Kannst du den Satz übersetzen? Na klar, ich komme aus Frankreich. Du kommst aus Frankreich? Na logisch, du nicht? Nee. Bert, dann übersetz ihn bitte. War das der Satz zufällig, den du eben schon mal übersetzt hast? Nee, ich hab ihn nicht übersetzt. Hast du dann den falschen Satz abgespielt? Ich habe einen falschen Anrufer angenommen. Tschüss, Bert. Ja. Oh. Da begehen junge Schüler Selbstmord unter übergroßem Leistungsdruck. Guten Tag. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hier ist der Alex, wa? Tag, Alex. Siehst du dich denn in der Lage, diesen wunderbaren Satz, den ich letztens, wir Werbefachleute, bis zur Unerträglichkeit penetriert habe, ihn mindestens 3 oder 4 Mal in Französisch und 3 oder 4 Mal in Deutsch vorgespielt bzw. gesagt habe. Wärst du denn in der Lage, den jetzt zu übersetzen? Na, ich würde eher, sagen wir mal so, sinngemäß übersetzen. Na? Da würde ich zu dem Schluss kommen, dass man doch sehr viel Courage zeigen muss, um bei einer Sendung wie Sprechfunk doch irgendwie mal da zu Wort zu kommen. Ja, ja. Aber damit hat der Satz selbst leider nichts zu tun. Ja. Nur ganz, ganz sinngemäß, das tut mir leid. Na gut. Okay, machen wir erstmal Schluss, ja? Mhm. Tschüss. So. Immer noch Leistungskontrolle. Ich bin ja gespannt, ob wir mal an einen aufmerksamen Zuhörer geraten. Hallo? Hallo? Namen, wer bist denn du? Ich bin der Tino. Tino? Ja. Bist du denn jetzt in der Lage, diesen wunderbaren Satz zu übersetzen? Natürlich. Ja, dann sag's bitte. Ich spiel's nochmal ab, vorher nochmal von Eddie Konstantin ab und dann fügst du quasi nahtlos deine Übersetzung hinten dran. Okay, mach ich. Sehr schön. Warte ab, jetzt geht's los. Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux. Et courageux. Ja, Tino? Ja, und zwar, ich habe einen Viertakter, aber die Zündspule ist defekt. Ja, vielen Dank. Setzen, rausgeflogen, durchgefallen, sitzen geblieben. So, Tag, wer bist du? Hallo? Ja, hallo? Ja? Na? Du bist dir bewusst, worum es jetzt geht? Ja, er war sich dessen bewusst. Hallo? Ja? Ja, guten Abend? Ja, hi. Wer bist denn du? Bianca. Bianca? Kriegst du das hin, damit diesen Satz zu übersetzen? Nee, nicht so unbedingt. Ach, das ist schade. Ich bin enttäuscht. Aber ich weiß auch warum. Okay, vielen Dank. Ciao. Ciao. So, nicht letzter Versuch. Jetzt wird so lange, bis die erste halbwegs akzeptable Übersetzung kommt, hier rum telefoniert. Tag, wer bist denn du? Ja. Oh Gott. Man sieht, wie debil die Schüler heutzutage sind. Guten Abend. Hi. Hi. Also, die Drachen irgendwie, kannst du nochmal abspielen? Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Ja, da hat auch wieder ein junger Mensch aufgeheben. Hallo? Hallo? Guten? Ja? Ja, grüß dich. Hallo, das ist der Carsten. Tag, Carsten. Sag mal, ich wollte mal fragen, wie man schafft, bei der Stasi innerhalb von einem halben Jahr einen Doktor zu machen. Ja, die geht ruckzuck, die haben ja da Schnellkurse gehabt. Echt, ja? Ja, ja, und die haben ja auch nicht die Idioten genommen. Das ist der Unterschied. Siehst du? Hast du keine Chance, wa? Nee, hast du keine Chance. Schade. Willst du jetzt noch einen Doktor machen? Ja, wollte ich eigentlich. Ja? Ja. Und wie lange arbeitest du schon dran? Ja, ewig. Ja? Wie kriegen wir das hin? Ich weiß nicht, ist ganz schwer, direkt von der 8. Klasse zum Doktor zu kommen. Boah, scheiße, ich hab jetzt 6 Klassen. Ach, bloß, oh. Nee, dann ist der Weg noch länger. Mensch, kannst du mal in die Heimzieh gehen? Beim Radioanfang. Nee, beim Radio. Da machst du auch keinen Doktor. Nee, auch nicht? Nee, kannst du ein bisschen Französisch lernen. Les dragons de notre vie. Je sens que les princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Ja, ist ein Satz, der dir weiterhelfen könnte, aber der dir nicht weiterhilft, offensichtlich, oder? Du, ich danke trotzdem, wir sind sehr sympathisch. Ja, sehr schön, du mir auch. Hallo? Du mir auch ist sowieso eine großartige Erwiderung. Du mir auch. Hallo? Hallo? Ja? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Es geht immer noch darum, diesen Satz zu übersetzen. Ja, ich weiß. Ja? Mein Name. Ja, ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich den Anfang genau hinkriege. Aber wenn ich mich recht erinnere, also weil Französisch ist, liegt mir überhaupt nicht. Sage ich mal, die Drachen des Alltags sind nur Prinzessinnen, die darauf warten, uns schön und stolz zu sehen oder so. Schön und stark heißt es, glaube ich. Ja. Stark. Wunderbar. Hast du das jetzt echt übersetzt oder hast du in der letzten Stunde aufgepasst? Ich habe in der letzten Stunde aufgepasst. Das ist sehr schön. Da freue ich mich ja sehr darüber. Ja. Hast du denn jetzt auch wegen des Themas angerufen oder wolltest du jetzt nur diesen wunderbaren Satz? Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Wolltest du denn jetzt nur diese irre Hundebell hinten, das ist so toll, wa? Ja, eigentlich hätte ich ihn gern nochmal gehört, aber ich will jetzt die anderen Hörer nicht langweilen. Ja. Nee, ich muss ehrlich gestehen, ich habe telefoniert, als du das, also mit jemand anders telefoniert, als du das Thema gesagt hast. Ach so. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein bisschen peinlich ist, wenn ich dich nochmal bitte. Einfach, sagen wir mal, eine Minute Telefonrauschen und jeden davon aus, in dieser Minute liest ein junger Mensch Shakespeare, was gibt es Schöneres? Und das Ganze wird auch noch im Radio übertragen. Einverstanden? Einverstanden. Du hast die richtige Stelle, hoffe ich? Ja. Ich hoffe, du kannst das, schaffst du das für dich in einer Minute zu lesen? Ich schaffe das schneller. Wie lange brauchst du? Na, also halbe oder 20 Sekunden wird ausreichen. Dann machen wir 30 Sekunden. Mhm. Ich sage dir, wann du anfängst zu lesen. Und sei bitte schön still. Ja. Ja? Kann ich vielleicht so leise murmeln? Wie bitte? Nee, nicht leise murmeln, ganz still. Mund geschlossen halten, nachdenkliche Augen in deine nachdenklichen Augen, poetischen Augen ins Buch versenken und einfach lesen und alle daran teilhaben lassen, dass du jetzt Shakespeare liest. Das kannst du auch auswendig. Versuch einfach mal die Klappe zu halten. Ja, dann kann es irgendwie echt eine schöne halbe Minute zu werden. Einverstanden? Mhm. So, Zeit läuft. Fertig. Oh, mein Lieber, lass jetzt sein, wir machen Schluss. Tschüss. Kinder, der hält nicht mal eine halbe Minute aus, sondern wie ein Jungpionier in seiner nassen Badehose muss er brüllen. Fertig, 100 Meter laufen. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ja, Tag. Warum bin ich denn direkt drin? Ja, weil man hier immer direkt drin ist. Wenn man hier anruft, ist man drin, wenn man dran ist. Eigentlich aber man ist nur dran drin, wenn man dran. Ja, hm? Ja, nun bin ich dran, ja. Nun bist du dran? Fragen, was aus den Gewinnern der vorgestrigen Blue Moon-Geschichte geworden ist. Das ist eine gute Frage. Aber? Und du hast die wunderbare Situation zu erleben, dass es eine der wenigen Fragen ist, die zu beantworten, ich mich außerstande sehe. Oh. Es gibt doch nichts Schöneres als einen ratlosen Moderator, oder? Wunderbar. Genieße diese Ratlosigkeit. Ja, wunderbar. Es geht mir runter wie Öl. Ja? Das ist ein großer Moment. Ich spiele dir zuliebe und dir zu Ehren gleich Musik. Juliana Hatfield mit Congratulations. Welche Musik würde an dieser Stelle besser passen, ja? Nämlich voll auf, ja. Geil.

Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Extrem selbstlos wie ich bin, werde ich an dieser Stelle jetzt nicht meine Telefonnummer ansagen, sondern die Telefonnummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Der hat die Nummer 721 39 32, 721 39 32 in Potsdam. Wir telefonieren hier weiter. Das Thema lautet immer noch, was vermisse ich denn so, was es früher mal gab? Oder, ja, das muss schon früher sein, sonst ist es ja schwer mit dem Vermissen. Und was heute nicht mehr gibt und was möglicherweise so schnell nicht wieder zu holen ist. Die Telefonnummer hier lautet: Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. So lautet natürlich nicht die Telefonnummer, sondern so lautet die Einleitung zur Telefonnummer. Also, wenn Sie glauben, die Stimme erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, und wir telefonieren jetzt hier weiter. Guten Abend, wir haben Sie schon erwartet. Steigen Sie doch bitte zu uns in den Wagen. Wenn ich uns mal vorstellen darf, mein Name ist Hauptwachtmeister Brandt. Das ist der Genosse Hauptwachtmeister Müller, unser Fahrer. Und hier hinten sitzt unser dritter Mann, Meister Hildebrand. Guten Abend. Kinder, so hört sich das an, wenn man unvorbereitet einen jungen Anrufer direkt zuschaltet. Jetzt hat er doch Schiss gekriegt. Zwischen drei Bullen im Auto. Da traut er sich dann doch nicht. Da sagt er nichts ohne Anwalt. Guten Abend, wir wissen du. Ich suche eine junge Frau zwischen 18 und 24 für romantische Stunden zu zweit. Du kannst. Ich suche eine Dame von 18 bis 24 Jahre. Meine Telefonnummer ist 069-362-895. Du kannst mich gleich anrufen, danke. Ja, das war nicht direkt eine Vermisstenanzeige, das war eher eine Suchanzeige, um es so neutral zu formulieren. Aber auch dafür ist Platz. Ich habe ja versprochen, irgendwo zwischen Philosophie und Kleinanzeige soll sich die heutige Sendung bewegen. Und sie bewegt sich auch zwischen Philosophie Hallo? Und Kleinanzeige. Guten Abend, wer bist denn du? Hagen. Tag, Hagen. Hallo. Ja, ich vermisse auch was. Schön. Und zwar die Badekultur an der Ostsee. Ach, wie sah denn die Badekultur an der Ostsee aus? Also ja, in ihren vermissenswerten Aspekten. Damals war das doch so, dass jeder eben seine Sandburg gebaut hat und die auch irgendwie mit Kienäppeln oder so das Anreisedatum, das Abreisedatum da in den Sand gesteckt hat. Und ich war gerade jetzt mal vor 14 Tagen, weil ich das letzte Mal in der Ostsee und muss mit Entsetzen feststellen, dass da lauter Strandkörbe da stehen, alles so richtig platt gewalzt und der ganze Sand so richtig platt gemacht wurde, keine Sandwogen mehr, gar nichts mehr. Und für einen Strandkorb wurden dann eben so 7 Mark am Tag veranschlagt. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gestört und entsetzt. Ja. Ach so, und das auch gerade, wo dieses Jahr die Sandburg, wie ich hätte im Spiegel lesen können, wenn ich den Schwachsinnsartikel gelesen hätte, wo ich mich aber weigere, das zu machen, wo die Strandburg also 100 Jahre alt wird, diese Sandburgen. Mhm. Du selber bist auch so ein beleibter Sandburgenbauer? Eigentlich schon, ja. Was wurmt dich denn jetzt am meisten, dass es 7 Mark kostet oder dass es keine Sandburgen mehr gebaut werden? Na, beides eigentlich, dass keine Sandburgen mehr gebaut werden und dass es eben auch 7 Mark kostet. Also das finde ich doch ein bisschen unverschämt. Ja. Aber Sand ist ja noch da. Sand ist ja noch da, bloß eben feinsäuberlich plattgewalzt, wie ungefähr am Timmendorfer Strand. Und das hat man an der Ostsee eben nicht mehr, jedenfalls auf unserer Seite. Aber direkt gepflastert ist ja noch nicht der Strand. Gepflastert ist er noch nicht, aber nee. Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel dazu. Also insofern könnte man schon mit gewissen körperlichen Anstrengungen dann vielleicht doch noch Sandburgen bauen. Könnte man schon, ja. Ja? Hast du denn vielleicht dir überlegt, wenn du jetzt vor 2 Wochen an der Ostsee warst, vielleicht als Mahn- und Erinnerungsmal, sagen wir mal, quasi so eine Sandburg der Schande zu errichten, um mit allen deutlich vor Augen zu führen, was da verloren gegangen ist an Kultur? Sollte man vielleicht machen, ja. Ja, sollte man machen, aber du hast es bisher auch noch nicht so weit gebracht. Soweit noch nicht, nee. Das heißt, du bist an die Ostsee gefahren, hast dich da an den sandburglosen Strand gestellt, die Tränen sind dir in die Augen geschossen, du hast getrauert und dich dann wieder in dein Auto gesetzt und bist zurückgefahren. So ungefähr war es. Aber ja, und war es dann in grobem Egoismus und Eigennutz froh, 7 Mark gespart zu haben? Genau, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Aber so kann sich doch nichts verändern in dieser Welt. Na, ich fahre ja in 4 Wochen wieder an der Ostsee und da werde ich wahrscheinlich dann jetzt auf deinen Hinweis hin dann wirklich eine riesengroße Sandburg bauen, ja. Ja, und dann richtig mit Spaten und allen Schikanen. Allen zum Trotz, und auch schön kleckern. Und kleckern. Ja? Das muss sein. Und mit Muscheln so Sandburg-revolutionäre Losungen reindrücken. Na, auf jeden Fall mein Anfahrtsdatum, Abfahrtsdatum und der Name. Ja, Schluss mit dem heuchlerischen Sandburg-Frieden. Oder irgendwie so in der Art und Weise. Das muss schon ein bisschen anklagend kommen. Und vielleicht kannst du irgendwie einfach noch farblosen Latex drunter mixen, dann hält die besser. Irgend sowas. Das ist eine gute Idee. Ja? Ja. Gut. Gut. Danke ich dir sehr für deinen Anruf. Jo, und ansonsten vermissen, ja, da gibt es eigentlich noch mehr. Und zwar die guten alten Olsenbande-Filme zu den Feiertagen immer. Ach, kann die immer zu... Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ja, kann ich mich schon noch erinnern. Die vermisse ich jetzt immer so. Wenn man jetzt zu Weihnachten oder so mal sich wirklich mal vom Fernseher setzt oder so, da hat man sich ja doch immer früher drauf gefreut. Mensch, heute kommt Olsenbande. Ja. Hm, und heute ist jetzt aus dem Programm ganz verschwunden, ne? Ja. Schade. Ich hab's ja auch als Verrat am Erwartungsherzen des Ostlers empfunden, dass dann der SFB zum Beispiel das unsichtbare Visier gezeigt hat. Und das auch einfach zwischendurch und nicht so zu Weihnachten oder so. Na, eigentlich schon, war. Das war ja schon irgendwie cool. Das war ja, ja, das gehörte einfach zu Weihnachten dazu. Ja, ich denke, das wäre auch eine der vornehmsten Aufgaben gewesen, eine der vornehmsten Aufgaben des ORB gewesen. Das ist auf jeden Fall, ja. Das zu zeigen. Mhm. Aber vielleicht ist jetzt auch diese Klage in das Gehör Fernsehverantwortlicher dieser Rundfunkanstalt gedrungen und wir können uns auf Weihnachten 95 freuen. Na, ich hoffe doch. Okay, danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Mach weiter so, ciao. Hi, wer bist denn du? Hi, hier ist Robert. Tag, Robert. Ach, Robert. Hi. Robert. Ich wollte dir mal was vorspielen. Hey, Robert, ich wollte dir aber auch was vorspielen. Wer ist denn der Erste? Dicke. Du erst spielst du mir was vor und dann spiele ich dir was vor. Mhm. Ja? Hoffentlich hört man das. Was du mir vorspielst? Ja. Ja, das, was ich dir vorspiele, wird man hören. Aber dann mach du jetzt erstmal. Okay. Jetzt geht's los. Robert, spielst du Gitarre? Jetzt hast du voll drin gebrüllt, weil ich den Regler ein bisschen hochgezogen habe. Sorry. Ja, rufst du aus der U-Bahn an? Nee. Nee? Aus meinem Zimmer. Aus deinem Zimmer? Mhm. Warst du jetzt da der junge Mensch, der so gesungen hat? Nee. Nee, aber du hast da jemanden zu Besuch, der so singt? Ja. Ja? Der sitzt in meinem CD-Player drinne. Der sitzt in deinem CD-Player drinne? Mhm. Wie heißt er denn? Mhm. Kurt. Kurt? Mhm. Mensch, das klang so gruselig wie selbstgemacht, wa? Ich fand das cool. Ja, naja, also vielleicht lass am Telefon. Darf ich mich revanchieren? Na los. Ja? Dann musst du jetzt aber schön zuhören. Ja, mach ich. Ja, und musst dir zwischendurch was einfallen lassen, wie du die ganze Geschichte erklären willst. Welche Geschichte? Na, wirst du gleich hören. Hi, aus. Komm und ruh dich bei mir aus, sag jetzt nichts, gib mir die Hand und halt mich fest. Hallo, wie geht es, Robert? Danke sehr, es geht ihm gut, er tut, was er immer tut, er gibt mir bei Tag und Nacht so viel Liebe. Jawohl, so geht es, Robert, viele Grüße von. Ja, das war nochmal Gittin, ein Song, zu dem ich ein sehr zwiespältiges Verhältnis habe. Einerseits meinte ich ihn wie der Teufel das Weihwasser, andererseits ist es der großartigste Song, den Gitte je geschrieben hat. Und bei so einer Situation, dass man einen leibhaftigen Robert hier am Telefon hat, muss er natürlich gespielt werden. Das war richtig cool. Ja? Und meine Mutter stand in der Tür und hat mitgesungen. Echt? Ja. Dann können Sie, also Sie müsste eigentlich wissen, wie es Robert geht, wa? Ja. Gib mir mal deine Mutter schnell her. Hallo, hier ist die Mutter. Gitte? Nee, Mutter. Mutter, schade. Hätte ja sein können. Nee, Mutter heißt nicht Gitte. Mutter heißt nicht Gitte. Wie geht's denn, Robert? Robert geht's gut. Echt? Mhm. Der wohnt aber noch bei dir. Wie alt ist denn der schon? Der ist erst 16. 16? Ach, na, das ist doch aber ein Alter, dann machen die doch viel Ärger, oder? Nö, es geht. Überhaupt ja nicht? Manchmal ein bisschen. Ja? Wie sieht denn das aus, wenn der Ärger macht? Naja, da müssen wir uns ein bisschen beide zusammenrappeln und dann geht's nachher wieder. Ja, aber wenn die Kinder so größer werden, da hast du doch sicher noch die Erinnerungen, als er so 4, 5 war oder 3 oder 7 oder so weit. Mhm. Vermisst du da nicht auch was an deinem Robert, was unwiederbringlich verloren gegangen ist? Nö. Nee? Nee. Ach so, die Pausbäckchen vielleicht? Ja, war oder auch wie schön, sich, aber wie war sich eine andere Zeit. Zu Hilfe suchend die kleinen babyspeckbewachsenen Arme noch dir entgegenreckten und du ihn dann auf den Arm nehmen musstest? Kommt vielleicht bald wieder. Irgendwann. Ja, naja, gut, aber dann ist es nicht mehr Robert. Wann hast du den zum letzten Mal auf dem Arm gehabt? Das ist schon lange her. Ja? Und heute würdest du zusammenbrechen unter seiner Last. Ungefähr. Die wachsen alle so hoch, die jungen Menschen, oder? Wie bitte? Wie hoch ist denn dein Robert gewachsen? Größer als ich. Ja, das ist ja immer so. Und hast du ungefähr eine Ahnung? Könntest du abschätzen, wie groß er ist? Ich überlege gerade. 1,75? Ach, na, das ist ja doch auch. Das ist muss noch ich nicht... ihn aber fragen, ob das stimmt. Ja. Bisschen kleiner, sagt er. Ah, gut, das ist ja dann so üppig nicht. Da ist er ja noch im Durchschnitt. Ja. Ja, also ist ja noch nicht, dass da Verschwendung. Aber ich bin größer als du. Bist du ja da so sicher, mein Lieber? Dann komm doch mal her, dann stellen wir uns mal nebeneinander Schulter an Schulter. Und dann wollen wir das mal sehen. Ja. Ich kippen dir mal wieder. Ach, ja, schade, Mensch. Vermisst du ja nichts mehr an dem Bengel. Nö. Nee. Na gut. Robert, geht's gut. Hm? Wir haben eben mit der Mutti telefoniert. Vielen Dank. Tschüss, Mutti. Tschüss. Tag, Robert. Ah, hier bin ich wieder. Ja, nur frage ich jetzt nicht mehr, wie dir. Kanntest du das Lied? Nee. Echt nicht? Nö. Ach Mensch, was lernt ihr denn im Musikunterricht? Wo seid ihr denn da gerade? Wir sind gerade bei Carmina Burana. Carmina Burana? Hm? Ach, da bringt ihr euch jetzt nur noch Musiken, die man im Werbefernsehen hat oder vielleicht von Boxern kennt? Hm, so. Ist ja auch peinlich, wa? Hm. Vielleicht kannst du mal deinem Musiklehrer sagen, dass der mal Gitte spielen soll. Ich glaube, der weiß ja nicht, wer das ist. Ja, du glaubst erstmal, dass du das nicht weißt, wer das ist. Aber dein Musiklehrer, wie alt ist denn der? Ist ja schon ein bisschen älter als du, ja, wa? Ja. Dann könnte er das vielleicht gerade so noch kennen. Sag mal Gitte und sag Hallo, wie geht's, Robert? Und dass das unbedingt mal durchgenommen ist, ein scheiß Wort, aber behandelt werden sollte in der Schule, im Musikunterricht. Na gut. Ja, denn auch als Schüler, denke ich, trägt man Verantwortung für den Unterricht. Oder ja. Gibt es da auch so Situationen, wo ihr selber Musiken mitbringen könnt? Nee, noch nie. Das hätte ich eigentlich auch gern mal gemacht. Ja, mach doch mal. Sag einfach mal, du willst mal eine Musikstunde machen. Der will ja immer nur Carmina Burana. Ach, wie lange denn schon? Naja, so jetzt schon vielleicht 4 Wochen und jetzt hat er angefangen mit Kadenzen. Ja, naja, gut, dann ist man ja doch leicht, dann ist man, fühlt man sich doch relativ entwaffnet, wa? Vom Musiklehrer. Wenn der dann mit Kadenzen droht. Ja, schön schön hart. Biet ihm doch mal an, eine Musterstunde zu machen, nach deinen Vorstellungen. Und dann stellst du so, sagen wir mal, Kurt Cobain, Otto Reuter und Schubert nebeneinander. Aber der hat und ja sagst, eine Doppelstunde. Dreimal großartige Lieder. Naja, da erhebt sich dann schon jede Menge Gesprächsstoff. Mhm. Versucht es mal. Das Kunstlied im Wandel der Zeiten, sagst du, du versprichst einfach einen schönen Vortrag, das Kunstlied im Wandel der Zeiten. Dann kannst du ja relativ einfach, Schubert ist ganz leicht zu kriegen, wenn du die Sendung bis zum Ende hörst, hörst du ja diese schöne Fremd bin ich eine zum Fremdzieh wieder aus. Ja, kenn ich. Ja, bitte. Otto Reuter wird sicher irgendwie aufzutreiben sein. Gebe da noch irgendwie so eine andere Variante aus den 20er Jahren, vielleicht aus den 30er Jahren. Ach, oder Hans Albers, ja? Mhm. Hans Albers, ja, und Kurt Cobain. Gut. Und dann machst du eine Stunde drüber und wenn du die Stunde gemacht hast, dann rufst du dir nochmal an und sagst Bescheid. Okay. Du vermisst eigentlich ja nichts, wa? Du wolltest nur mal Kurt Cobain spielen. Ja. Gut, ist dir gelungen. Vielen Dank, Robert. Tschüss, grüß die Mutti schön. Ja, mach ich. Die ist nett, wa, oder? Ist eine nette Mutti? Ja, ist nett. Ja? Wenn du so mit anderen Muttis vergleichst? Ich kenne ja nicht so viele andere Muttis. Ja, aber die haben doch alle, die da in deiner Klasse, glob mir, die alle in deiner Klasse, die haben auch die alle Muttis. Mutti, die ich habe. Ja, das ist die einzige Mutti, die du hast. Und du hast sie sicher aus gutem Grund. Aber trotzdem ist es schon mal immer nicht dumm, ein bisschen Vergleiche anzustellen. Weil möglicherweise haben sie sich auch beschissen mit deiner Mutti. Na, ich werde mich mal umhören, dann können wir mal vergleichen. Dass du mal vergleichst und dass du dir einfach sicher sein kannst, dass du die beste Mutti von der Welt hast. Na gut. Wenn ich jetzt Heinche dabei hätte, dann würde ich jetzt noch ein Mutti-Lied spielen. Ich hab's leider nicht dabei. Tschüss, jedenfalls Grüße schön, ja? Heinche will sie nicht hören. Heinche will sie nicht... Ach, Mutti, das ist aber auch ganz, ganz große Kunst. Tschüss, Mutti, jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht und habe meine Zweifel, ob du wirklich die allerbeste Mutti hast. Tschüss, Robert. Tschüssi. So, wen haben wir hier? Hallo, hallo? Hallo? Hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Katja. Moment mal. Wollen wir mal hören, was da im Hintergrund vor sich hat? So. Ja, hallo? Wieso, Katja? Ich nehme an, du musstest jetzt die Kassette anwerfen? Nee. Damit du dich nachher wunderbarerweise nochmal anhören kannst, nee. Wie du so warst im Radio? Nein? Nein. Was musstest du dann machen? Bügeleisen abstellen? Auch nicht? Nee, war eine andere Sache. Die Kartoffeln vom Herd nehmen? Ja, so ungefähr. Ach nee, dann machen wir aber jetzt genauer. Jetzt war ich ja doch neugierig. Wir braten gerade ein bisschen. Wen denn oder was denn? Wie bitte? Hackbraten. Hackbraten? Hm? Hackbraten. Mit wem brätst du denn gerade Hackbraten? Mit einem Freund. Mit einem Freund? Hm. Und so spät? Ja. Nach sechs setzt der an, ne? Ja, oder wir haben so lange nicht gegessen heute, den ganzen Tag nicht gegessen. Deswegen. Ach, wie weit seid ihr denn mit dem Hackbraten? Wie lange müsst ihr denn noch drin sein? Och. Jo. Entschuldigung, halbe Stunde. Halbe Stunde noch? Halbe Stunde. Also so gegen halb eins ist der Hackbraten fertig, 20 Minuten vorher werden die Kartoffeln aufgesetzt? Nee, ohne Kartoffeln. Ach, bloß Hackbraten? Ja, wir hatten keine Kartoffeln mehr. Aha. Mhm. Ja, naja, dann erst mal Hackbraten Mutter so. Mutter zu wissen. Ja. Aber dann schön auch auf die Soße achten, wa? Ja, ja, ja. Ja, Ich wusste auch nicht, dass ich so schnell durchkomme. Ja, manchmal ist es überraschend, weil die, wenn man. Sehr schnell heute. Die fliegen immer, zack, fliegt man ja immer nach 5 Minuten aus der Leitung, glaube ich, raus. Ja, oder nach 10 Minuten. Das, was natürlich ungerecht ist. Mhm. Aber ich immer so nacheinander abarbeite hier. Ach, abarbeite. Ja, und dann kommen ja manchmal welche ran. Die haben gerade eben angerufen und andere, die warten schon lange. Ja. So. Jetzt müssen wir, du bist extrem schlecht zu verstehen. Ja. Jetzt besser? Ich bin ein bisschen erkältet. Also nee, nicht deswegen, sondern irgendwie dein Telefon ist mal ganz laut und mal ganz leise. Ja? Ja. Klingt ein bisschen das wie eigensinnig, nach Eigensinnigkeit des Telefons. Oder, ja. Ja, vielleicht müsstest Telefon du deine... Oder, ja, deine Vermisstenanzeige relativ kurz fassen und knapp formulieren, knapp. Dass sie dann hier wenigstens doch noch über den Sender gehen können. Ach so, Ja, ist auch nicht... Also, eine Person. Andererseits ein bisschen lachen würde auch ausreichen. Wieso? Naja, weil in der Sendung jetzt direkt zu wenig gelacht wird. Ach so, zu ich wenig selber gelacht, stehe ja hier bärbeißig, verbissenen, verkniffenen Gesichtes. die Augen zu engen Schlitzen zusammengepresst, was ich jetzt von den Lippen nicht behaupten kann, weil ich ja rede. Soll ich ein Lied mal anspielen? Ja, ja, ja. Ja, ja, dann spiel einfach mal ein Lied an und dann blenden wir das ganz langsam runter. So, reicht? Ja, das war Nina Hagen, ist alles klar. Alles klar. Ja. Dann würde ich dir, was den Hackbraten betrifft, noch viel Glück und Erfolg wünschen. Ach so, nicht mehr sagen, warum. Na, weil das war ja wegen der Verständigung jetzt auch so extrem. Aber meinetwegen, dann willst du noch eine Vermisstenanzeige quasi aufgeben? Quasi. Ja, gut. Nur eine Person. Eine Person. Ist ja manchmal so, ne? Man lernt jemanden kennen und dann klappt es doch nicht so. Und dann, Und jetzt vermisst du die. Die? Ja. Ja. Den. Ach, vermisst verdammter, kann man dann mal sagen. Vermisst verdammter. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Weg war sie, schon fast von alleine. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Robert. Mensch, also jetzt mal nicht normal die Gitte-Nummer. Du willst jetzt auch Musik haben, wa? Nö. Nee? Das eine Mal hat mir gereicht. Aber weil meine Eltern mich ordentlich erzogen haben, wollte ich der Gitte sagen, Dankeschön, Robert kann nicht klagen. Und hier wollte ich auch Danke sagen, ne? Dafür, dass du diese prima Idee hattest, diesen Song zu spielen. Ja. Ich fühle mich ja doch extrem angesprochen. Ermutigt. Wie alt bist denn du? Ich bin 21. Mensch, wieso heißen so junge Menschen wieder Robert? Ist auch seltsam, wa? So viele meinst du? Ja, also offensichtlich mehrere. Ein 16-Jähriger und ein 21-Jähriger. Hast du mal mit deinen Eltern darüber geredet? Gibt's ja, da ja. In eurer Generation in besonders... Ich glaube, ich da gerade die erste Modewelle mit Robert, ja. Ja? Ja. Ihr habt da ein Vorbild? Davon weiß ich nichts. Nee? Nee. So wie Kurt Jürgens oder Kurt Cobain? Soweit, dass man, also wenn man heute Kurt, also wenn heute 2-Jährige oder 1-Jährige Kurt heißen, weiß man ja warum. Ja. Und wenn man, sagen wir mal, 30-Jährige Kurt heißen, weiß man vielleicht auch ungefähr warum. Aber du weißt jetzt nicht, du hast kein Namensvorbild. Nee. Robert Havemann? Na, oh, da müssen sie aber schon ja einen schönen Widerstand gewesen sein, ne, ja. Wenn sie dich danach benannt haben. Nee. Aber andererseits, wie alt bist du? 21? Ja. Minus 95 oder umgekehrt sind dann 74. Ja doch, da könnte man dich schon, da wäre dann schon ein Akt der Dissidenz gewesen, dich Robert H. Dings ihn zu nennen. Ja, mein zweiter Name ist auch H. Ja, echt? Robert H. und dann Nachname. Robert H. Nachname. Ja. Gut. Also so steht zwar nicht in meinem Ausweis, aber... Aber du nennst dich jetzt so. Ich nenne mich jetzt so. Weil du dir bei John F. Kennedy abgeschaut hast. Nö, weil du mich gerade auf die Idee gebracht hast. Ach so, ab sofort nennst du dich jetzt Havemann zu Ehren, Robert H. Nachname. Genau. Ach, nicht schlecht, guck mal, was die Sendung so bewirken kann. Ja. Ja. Bist du Namensänderung. Gibt es denn eigentlich noch andere berühmte Roberte? Robert Schumann? Robert Urich. Robert Urich, alter Widerstandskämpfer? Ja. Da kannst du dich ja auch gleich Robert U.H. nennen. Ja. Ja, mit Buchstaben gleich zwei geehrt. Zack. Warte mal, wenn wir dann noch Robert Einstein nehmen. Wer ist denn Robert Einstein? Wer ist denn Robert Einstein? Robert Einstein? Ja. Da sollte man doch kennen. Du meinst jetzt den Bruder von? Von wem? Also ich kenne einen Robert Einstein. Du kennst einen Robert Einstein? Ja. Der geht bei dir in die Klasse, wa? Ach nee, du bist ja zu alt. Ich bin leider schon zu alt, ja. Ja, was machst du denn? Was ich mache? Ja. Ich bin momentan Zivildienstleistender. Ah ja. Ja. Denn der Robert Einstein bei dir im Zivildienst? Nee, auch nee. Nicht. Du weißt nicht, warum du Robert heißt? Na doch, haben wir jetzt festgestellt, wegen Robert Havemann. Ja, das habe ich dir jetzt eingeredet, aber du selber hast dir da vorher noch keine Gedanken gemacht. Naja, ich habe mich eigentlich mit der Begründung abgefunden, dass es ein Modename war. Ja, nee, ist ja auch okay. Ich wollte jetzt bloß die Verhältnisse klären. Also wenn du mal wieder was von dir über dich wissen willst, ruf mich an. Ja, ich wollte noch gerne was zu sagen, was ich vermisse. Ah ja, was vermisst denn du? Ich vermisse so ein bisschen das Kaufhallen-Flair. Weißt du? Ach, da waren wir aber schon nah dran, wa? Da waren wir schon nah dran. Die Kaufhalle sitzt ja offensichtlich doch tief in der ostdeutschen Seele, der ich schon... Ich habe leider nicht die ganze Sendung gehört. Ja, vorhin tauchte auch schon Kaufhalle auf. Aber da eher unter dem Aspekt des, dass es damals ein dankbarer Ort war, sein Jagdfieber zu entfalten und seinem Jagdinstinkt nachzugehen. Ja, stimmt, das hat mein Vater immer sehr ausgiebig getan. Was vermisst du daran? Ich vermisse daran die Vorstellung an große, rollbare Gitterboxen mit 10 Kilo Kartoffelsäcken drin. Ja. Und natürlich die bekannten kaputten Schwabbeltüten. Mhm. Dann das Brot. Wobei dann immer dieses Papier daneben beilag, weißt du, dieses Packpapier, wo man drücken musste. Mhm. Und was noch? Ach ja, und natürlich nicht zu vergessen noch am Gemüsestand, also reichhaltiges Angebot. Man konnte wählen zwischen dreckigem Suppengrün und gammeligem Kohl. Ja, heute kann man nicht mehr wählen, meinst du? Nee, heute gibt es gar nicht. Also wenig habe ich eigentlich noch zu kaufen. Ja, ja. Nee, wird. Die Kreativität des Käufers ist nicht mehr gefragt. Hm? Aber ich kann bloß noch mal kurz sagen, also mein Vater hat immer sehr seinen Jagdinstinkt dort ausgelebt und hat, also wenn es was gab, mein Vater hat es bekommen, ne? Und wenn er da mit einem B-1000 hingefahren ist. Von wo ist er denn gekommen mit seinem B-1000? Von wo? Na, von Arbeit. Ach so, ja, ist ja klar, dämliche Frage. Wo soll er gekommen sein? Also, ob es Cornflakes waren oder Taschentücher. Ja. Heute ist ja nicht die Schwierigkeit, von Arbeit zu kommen, sondern zu Arbeit zu kommen. Oh, der war jetzt aber gesellschaftskritisch und ziemlich karlauerisch, merke ich. Naja. Der hat jetzt ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja. Ach, wenn sich das alle drei so verbrüdert, dann ist dann Weihnachten im Radio. Ja. Ja. Guckt das eine, das gut. Nicht. Aber Intershops vermisst du nicht? Intershops? Doch, vielleicht, ja, doch ein bisschen, ja. Diese Gafferei, die vermisse ich doch ein bisschen. Dieses Staunen und doch zu wissen, dass wenig Chancen bestehen, das zu bekommen. Ja. Doch irgendwo schon. Ich fand ja mal ganz schlimm, die Leute, die der Meinung waren, sie müssen sich zum Beispiel Brot oder ihr Klopapier im Intershop kaufen. Ja, und heute machen wir es selber, ne? Ja, das brachte den Umstand zumindest. So holt einen die Zeit irgendwie ein. Aber ich versuche immer noch in Osma zu gehen, aber leider haben die sich auch nicht an die alten Verkaufsrituale gehalten. Ja, da kommt man zwangsweise in eine Situation, für die man sich selber verachtet. Eigentlich schon, ja. Man sollte da doch mal in sich gehen. Ach. Andererseits, es fehlen einem die Alternativen. Ja, aber trotzdem vermisst man Selbstachtung. Ja. Robert, ich danke dir für dieses nachdenkliche Gespräch. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt wieder eine Musik, da hat man knappe 45 Sekunden Zeit, am Anfang auch ein bisschen nachzudenken, sich zu konzentrieren. Es ist Blumenfeld mit einem furiosen Hubschrauber-Solo am Anfang. Ja, draußen auf Kaution, Blumenfeld. Zu mir spricht, hör ich nicht zu. Wasser. Aus den vier Wänden und draußen geht es dann zu jemand völlig anderem hin. So bin ich dann in dessen guten Händen und glücklich, dass ich mit wem zusammen glücklich bin. Am nächsten Morgen habe ich das alte Stechen und neben mir liegt wer, der sich bald leblos an mich schmiegt. Wie es dazu kam, hab ich danach vergessen. Stattdessen bin ich längst wieder am Werk. Möchte man so richtig schön nachdenklich werden, wenn man denn nachdenklich werden könnte. Ich wollte es eigentlich schon vor 20 Minuten machen, weil ich eigentlich besonders aktuell sein wollte. Jetzt mache ich es mit 20 Minuten Verspätung. Wetter. Hier regnet es in Babelsberg, das wollte ich nur mal sagen. Das ist aber ganz angenehm. So, jetzt können wir eigentlich, glaube ich, weiter telefonieren. Wetter ist zu Ende. Mit wem habe ich denn hier das Vergnügen? Hallo, wer bist du? Ah. Hallo? Ah, hallo. Hier ist Tobias. Ich vermisse den Carlos von vorn. Ja, ich vermisse die wunderbare Sendung. Onkel Tobias vom Rias ist da. Ja, ja. Die gab's ganz früher. Kennst du die noch? Nee. Nee, so alt bin ich leider nicht. Ach so. Aber mir wurde schon oft davon erzählt. Du vermisst Carlos? Ja, vorhin. Ich dir, darf ich dir einen guten Rat geben? Ja. Sei froh, dass du losgeworden bist. Nee, der hatte doch vorhin so schön mit Shakespeare da angefangen. Ja, aber er hat so scheiße aufgehört. Na, wieso? Na echt, weil er wie ein junger, heißblütiger Depp fertig rufen konnte. Da nimmt man ihm noch die ganze stille Shakespeare-Lektüre nicht ab. Hast du schon mal jemanden erlebt, der nachdenklich, aufmerksam, mit dunklen, traurigen Augen ins Blut blickend irgendwas liest und dann, sagen wir, nach einem Absatz oder nach einer Seite oder nach einem Kapitel fertig ruft? Ja, also. Hast du schon erlebt? Streber in der Schule. Ja. Ja, ich kenne da mehrere. Kinder, ihr seid echt eine unglückliche Generation. Ja, war. Ich weiß auch gar nicht, was man da machen kann. Ich glaube ja nicht. Traurig sein, ins Bett gehen, Decke über den Kopf ziehen und nicht mehr leben wollen. Versuch es mal, Tobias. Na gut, ich probier's. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Ich bin Katharina. Du bist Katharina? Ja. Ja. Ja, ich wollte dir erzählen, was ich vermisse. Ah ja. Das ist gut, das passt uns total prima. Ja, wir sind. Weiter darum heute in der Sendung. Och, hier fällt mir gerade auf. Bitte? Ja, darum geht's heute in der Sendung, ja, wollte ich nur sagen. Ja, nun schon eine Stunde. Ah ja, du wartest schon eine Stunde. Nee, ich warte nicht eine Stunde. Ich habe das eben erst gerade probiert. Ah ja, schön. Nach dem dritten Mal hat's geklappt. Ah ja. Also, ich wollte erzählen, wir sind als Kinder mit meinen Eltern, also meine Eltern mit uns, immer auf dem Zeltplatz gefahren. So an die Ostsee. Immer auf demselben Zeltplatz. Und wenn ich da so im Zelt gelegen habe abends und eingeschlafen bin so langsam, dann war über diesem ganzen Zeltplatz immer ein riesiges Gemurmel so, weil so ganz viele Leute da waren Und alle haben sich so abends unterhalten und hin und wieder mal gelacht. Und von Ferne hörte man so das Meer rauschen und es war so ein Gefühl. Also irgendwie, als wenn dir überhaupt nichts passieren konnte im Leben, ja. So, du hast dich ganz sicher gefühlt und total angenehm. Also, obwohl meine Eltern manchmal auch nicht da waren oder so, wir hatten nie irgendwie Angst, dass uns was passiert, sondern es war einfach total angenehm und ruhig. Das kannst du dir das vorstellen? Ja. Das ist dann so ein sicher kindliches, sicher an dieser Urlaubssituation gebundene Gefühl der Geborgenheit. Mhm. Ja, aber das ist ein Gefühl,